Kontext 21. Konkretionswahn und Antisemitismus. Eine Sendung von Stefan Griegert und Robert Zöchling. In kaum einem Phänomen kommt der objektive Irrsinn der nicht befreiten Gesellschaft so zu sich wie im Antisemitismus. In ihm steigert sich die gewöhnliche Verrücktheit in einen Wahn zur Konkretisierung des Abstrakten. Diesem Konkretionswahn ist Gerhard Scheidt, Mitglied des Kritischen Kreises und freier Autor in Wien, in seinem Buch »Verborgener Staat, lebendiges Geld« zur Dramaturgie des Antisemitismus nachgegangen. In seiner Kulturgeschichte der Barbarei dechiffriert Gerhard Scheidt den modernen Antisemitismus als Basisideologie der bürgerlichen Gesellschaft, weist aber zugleich nachdrücklich auf die Vorgeschichte, auf die ursprüngliche Akkumulation des Antisemitismus in der christlichen, vorbürgerlichen Judenfeindschaft hin. Die christliche Metaphorik bildet den Ausgangspunkt, um eine neue, quasi ethnische, im eigentlichen Sinn protorassistische Identität hervorzubringen. Für die Identität der Christen gewinnt dabei das Blut von Jesus die größte Bedeutung. Die Identität der Juden auf der anderen Seite wird vom Teufel markiert. Der Satan, der Teufel, dient im christlichen Diskurs dazu, die physische Identität der Juden mit dem sich fortzeugenden Geld, mit dem zinstragenden Kapital sichtbar zu machen. Die Nichtjuden auf der anderen Seite werden durch das Blut Christi stigmatisiert und vom Geldinteresse gereinigt. Weil sie das kostbare Blut Christi vergossen hätten, gäbe es für die Juden keine Besserung und keine Vergebung, präzisierte Johannes Chrysostomos das Evangelium, einer der vehementesten Judenfeinde der alten Kirche. Und hier liegt auch, so meine ich, der Sinn der immer weiter ausgebauten und intensivierten Marter- und Geißelszenen, der Passionsspiele und der bildlichen Darstellungen der christlichen Kunst aus dem Spätmittelalter. Es geht offenbar darum, das Blut aus der Passion herauszuarbeiten. Die Funktion der Geißelung, der Dornenkrönung und der Kreuzigung, wie man das ja von zahlreichen Darstellungen kennt, die Funktion dieser Geißelung, Dornenkrönung und Kreuzigung besteht mit zunehmender Konsequenz darin, das Blut zum Vorschein zu bringen. Diese Passionsspiele und Passionsbilder entwickelten sich in auffälliger Parallelität zu den Legenden des Ritualmordes. Ebenso natürlich auch zu dem etwas später auftauchenden Vorwurf der Hostienschändung. Dieser Vorwurf der Hostienschändung stellt gewissermaßen eine symbolisch verschlüsselte und zugleich flexiblere Form der Blutbeschuldigung dar. Es geht ja in beiden Fällen, also im Fall des Ritualmordes wie im Fall der Hostienschändung, darum, um das Blut, das die Juden haben wollen und das sie der Hostie aussaugen, indem sie ihr Stiche versetzen. Und im anderen Fall, indem sie das Kind, das sie da geraubt haben oder gekauft haben, schächten, um an das Blut heranzukommen. Als eine Art Grundstruktur wiederholt sich meist das Motiv, dass die Juden ihr Opfer, sei es eben ein Christenkind oder bloß eine Hostie, zunächst mit Geld kaufen, ehe sie es martern, kreuzigen, stechen oder schächten und auf diese Weise sein Blut bekommen. Was sie mit dem Blut tun, variiert hingegen je nach Legende. Sie benötigen es als Balsam für die Beschneidung zum Beispiel, sie backen damit ihr ungesäuertes Brot und es fehlt auch nicht die Version, wonach die jüdischen Männer menstruieren und das christliche Blut brauchen, um den Blutverlust wettzumachen. Was also den genauen Zweck des jüdischen Interesses am christlichen Blut betrifft, lässt die Phantasmagorie durchaus einen gewissen Interpretationsspielraum. Es geht ja gar nicht um diesen Zweck. Er ist gewissermaßen nur die Hülle des eigentlichen Sinns, den man dem Judentum geben möchte. Dieser fantasierte Zusammenhang des Geldes, mit dem das Opfer gekauft wird, und des Blutes, das man ihm sodann abzapft, bildet so etwas wie das Scharnier des Christentums. Mit seiner Hilfe wird die Metapher des Aussaugens praktikabel. Die Aneignung des Reichtums in Form des Zinses kann mit der fantasierten Tötung von Christus bzw. von Christen gekoppelt werden. Die Juden, signalisiert diese antisemitische Konstruktion, saugen die Christen aus, sie ernähren sich von ihrem Blut. Blut wird gewissermaßen zum heiligen Saft der Akkumulation. Es fungiert offenkundig als christliches Pseudonym für die Arbeit, die sich in Geld verwandelt. Unter diesem Pseudonym konnten Christen sich mit Christus identifizieren, das Blut von Jesus verwandelte sich in ihr eigenes und der Gottesdienst wurde zum Dienst an der Rasse, ihrer Rasse, während die der anderen vom Teufel markiert wurde. Indem das Christentum die Juden zur Taufe zwang, trieb es diese Schlussfolgerung aus sich selbst hervor. Überall dort, wo Juden dem Druck nicht standhalten konnten und auch nicht bereit waren zu sterben und sich also taufen ließen, überall dort wurde die christliche Blutmetapher als abendländischer Rassebegriff ausgeprägt. So zuerst im Spanien der Reconquista und der Inquisition. Hier war es der Fetisch der Reinheit des Blutes, Limpieza de Sangre. Dieser Fetisch der Reinheit des Blutes richtete sich gegen die Neuchristen, also gegen die getauften Juden, seien es nun überzeugte Conversos, wie sie genannt wurden, oder heimlich am Judentum festhaltende Maranen. Und mit dieser Präzisierung der Blutmetapher war man auch gewappnet zur erfolgreichen Eroberung der neu entdeckten Kontinente und zur dauerhaften Unterwerfung ihrer Bevölkerung. In der Regel wird der Antisemitismus dem Rassismus einfach untergeordnet. Gerhard Scheidt hingegen verweist auf zentrale Unterschiede rassistischer und antisemitischer Vorstellungen. Während sich der Rassismus gegen die für das rassistische Bewusstsein Unterwertigen richtet, zielt der Antisemitismus auf die vermeintlich Überwertigen. Rassismus und Antisemitismus können also nicht einfach gleichgesetzt werden. Der Rassebegriff hat ja seine Karriere gemacht in der Sklaven- und Massakerökonomie der Kolonien. Und er ist danach ebenfalls auf die Juden angewandt worden, also im buchstäblichen Sinne auch auf die Juden angewandt worden. Doch nach meiner Sicht der Dinge handelt es sich hier um eine Art Überdeterminierung. Mit diesem Rassebegriff wird zunächst, was die Bevölkerung der Kolonien betrifft, das niedrigere Produktivitätsniveau der fremden Bevölkerung in den eroberten Ländern, dieses niedrigere Produktivitätsniveau wird als physische Eigenschaft fantasiert. Den gesellschaftlich Unterlegenen in den Kolonien wird also natürliche Unterlegenheit vorgehalten, um sie nach den Maßgaben der Produktion zu unterwerfen. Wenn nun aber die Juden als Rasse bezeichnet werden, so andererseits um die Übermacht, die man ihnen seit langem unterstellt, indem man sie eben mit der abstrakten Seite der Warenproduktion identifiziert, so um diese Übermacht zu stürzen. Und das heißt letztlich nach der Logik dieser Identifikation, die Juden zu vernichten. Rasse fungiert hier als befreiendes Wort, das es erlaubt, etwas gegen die Juden zu unternehmen und tritt damit an die Seite und schließlich an die Stelle des Vorwurfs des Gottesmords. Die unterworfene Bevölkerung der Kolonien hingegen wird von vornherein als integrierter Bestandteil der konkreten Seite der Warenproduktion wahrgenommen, also anders wie im Falle des Judentums, wird als integrierter Bestandteil der konkreten Seite der Warenproduktion wahrgenommen, fantasiert, Energiequelle, Haustier und Maschine in Menschengestalt gewissermaßen wird hier projiziert. Der Begriff der Rasse spiegelt hier die Arbeit als körperliche Eigenschaft vor. Darum erscheinen die durch den Menschenhandel in Bewegung geratenen Bewohner fremder Erdteile dem christlich-abendländischen Bewusstsein nicht unbedingt weniger bedrohlich. Ihre Unheimlichkeit gewinnen sie aber anders als die der fantasierten Juden, nicht als mächtige Repräsentanten des Marktes, als Verkörperung des Tauschwerts, sondern im Gegenteil als die willenlosen Objekte des Marktes, als Verkörperung des Gebrauchswerts, als gezähmte und doch unzähmbare Natur. Die moderne Variante des Antisemitismus, der die christliche Judenfeindschaft in sich aufnimmt, aber zugleich auch in pathologischer Weise auf die neue kapitalistische Vergesellschaftung reagiert, findet unter anderem im Werk des deutschen Philosophen Johann Gottlieb Fichte seinen Niederschlag. Ausgehend von Fichte analysiert Scheidt die spezifische Entwicklung in Deutschland bis hin zur Konstitution eines den Antisemitismus forcierenden deutschen Volksstaats am Ende des 19. Jahrhunderts. Fichte glaubt, dass das Judentum, ich zitiere, so fürchterlich werde, nicht allein deshalb, weil es einen abgesonderten und so fest verketteten Staat bildet, sondern vor allem, weil dieser Staat auf dem Hass des ganzen menschlichen Geschlechts aufgebaut ist. So also lautet der spezifisch deutsch-nationale Beitrag zur Berichtigung der Urteile über die Französische Revolution. Und das ist auch der Titel dieser Schrift, aus der ich hier zitiert habe, Beitrag zur Berichtigung der Urteile über die Französische Revolution. Das ganze menschliche Geschlecht, von dem Fichte spricht und das sozusagen vom Hass des Judentums bedroht wird, das ganze menschliche Geschlecht ließ sich schließlich ohne größere Umstände im deutschen Volk zusammenfassen. Die Verschwörung gegen die Menschheit, das Streben nach der Herrschaft über die Erde oder nach der Vernichtung von Menschheit und Welt, Das ist offenkundig der neue Inhalt, der dem Judentum nun vor allem in Deutschland und Deutsch-Österreich zugeschrieben wird. Deutsch sein vermag geradezu die Bedeutung anzunehmen, sich ausersehen fühlen, die Menschheit zu verkörpern, gegen die das Judentum sich verschworen habe. Diese Verschiebung ins Politische verleiht den überkommenen Topoi des antisemitischen Wahns vielfach andere Namen. Der wuchernde Jude, mit dem man stets die abstrakte Seite der Warenproduktion identifiziert hat, wird jetzt mit raffendem Kapital- oder internationalem Finanzjudentum übersetzt und auf die expandierenden Börsen- und Aktiengeschäfte bezogen. Der christliche Handelsmann, dem immer zugute gehalten worden ist, dass er lediglich die Gebrauchsgüter vermittle, dieser christliche Handelsmann kehrt wieder in der Bezeichnung des schaffenden Kapitals. Dieses schaffende Kapital meint aber nicht allein den ausschließlich auf die Produktion von Gebrauchswerten abonnierten Wirtschaftsführer. Dieser Fetisch des schaffenden Kapitals schließt vielmehr die Lohnarbeit mit ein. Wagners deutscher Held Siegfried unterscheidet sich von Shakespeares christlichem Kaufmann Antonio aus dem Kaufmann von Venedig vor allem darin, dass er Kapital und Arbeit in sich vereint, dass er das Schwert, mit dem er die Welt erobern und von den Nibelungen säubern möchte, eigenhändig schmiedet. Auf diese Weise kann, wie Moishe Postone schreibt in seinem bekannten Aufsatz über Nationalsozialismus und Antisemitismus, auf diese Weise kann das industrielle Kapital als direkter Nachfolger natürlicher handwerklicher Arbeit auftreten und im Gegensatz zum parasitären Finanzkapital als organisch verwurzelt erscheinen. Und darum wird es möglich, so kann man an Postone anschließen, darum wird es möglich, dass die romantisch rückwärtsgewandte Verherrlichung der Natur, des Blutes, des Bodens, der konkreten Arbeit ohne weiteres mit der fortschrittlichen Idealisierung der modernen Technologie und des industriellen Kapitals zusammengeht. Diese Symbiose des schaffenden Kapitals, die sich vom Raffenden abgrenzt wie Siegfried von Mime in dem Musikdrama von Wagner, diese Symbiose zielt auf einen neuen Staatstypus. Es handelt sich um einen spezifisch deutschen Typus, insofern mit ihm Luthers Arbeitsethos auf der Basis der Lohnarbeit modernisiert werden kann. Der Staat beansprucht im selben Maß, Sachwalter des Kapitals wie der Arbeit zu sein, ja, er möchte die Identität beider verwirklichen. Die antisemitische Projektion, die in den früheren Jahrhunderten auf die Frage von Reichtum und Armut im unmittelbaren Sinn, auf das Verhältnis von akkumuliertem Kapital und enteigneten Kleinproduzenten beschränkt blieb, diese antisemitische Projektion droht jedenfalls nun auch das Staatsbewusstsein jener neuen großen Klasse zu prägen, die ihre Arbeitskraft verkaufen muss. Einerlei, ob sich die Träger des Staats nun als Revolutionäre oder als Konservative verstanden, indem sie diese Macht übernahmen, waren sie gezwungen, dem latenten inneren Zerfall von Souveränität entgegenzuwirken. Das Volk musste staatstreu gemacht werden, auf welche Weise, mit welchen Mitteln auch immer. Große militärische Macht von Nachbarstaaten oder die türkische Bedrohung oder eben auch die koloniale Front zur Wildnis hin waren günstige Voraussetzungen, um diese Staatstreue als Nationalbewusstsein zu provozieren. Doch wirkungsvoller noch war die Vorstellung einer Bedrohung von allen Seiten, einer Weltverschwörung gegen das eigene Land, das eigene Volk und am besten, wenn sie durch einen imaginären Feind im Inneren gelenkt wurde, einem Feind, den man lange schon mit der Macht des Geldes identifizierte. Der Hofjude wurde zum Liberalitätsjuden umgetauft, wie das Ulrich Enderwitz in seiner Studie über Antisemitismus und Volksstaat beschrieben hat. Der Hofjude wurde zum Liberalitätsjuden umgetauft, zum Vertreter des staatenlosen Reichtums, zum Antistaatsbürger schlechthin, leibhaftiges Menetekel dessen, was der liberale Bürger ist, solange er nicht zum Staatsbürger wird. Und jene Staaten, die in ihrer Heterogenität besonders bedroht waren vom Zerfall, Deutschland, die Habsburger Monarchie, aber auch das zaristische Russland, dessen Geheimpolizei ja die Protokolle der Weisen von Zion fabrizierte, jene Staaten bedurften eines solchen Menetekels gewiss in besonderem Maß. Die jahrhundertelange Kontinuität des Antisemitismus, um die es mir ja geht in meinem Buch, die jahrhundertelange Kontinuität des Antisemitismus sollte gewiss nicht jene ungeheuerliche Tatsache verdecken, auf die Ulrich Enderwitz nachdrücklich aufmerksam gemacht hat, ich zitiere Enderwitz, dass es die politische Gewalt selbst, die Staatsmacht höchstpersönlich ist, die den Juden jetzt ihre Rolle verschreibt, die also den Antisemitismus in seiner novellierten Form propagiert und übt. Zitat Ende. Aber diese Staatsmacht ist es höchstpersönlich eher im wörtlichen Sinn, würde ich sagen, und hier Ulrich Enderwitz ein wenig uminterpretieren. Der Antisemitismus bewährt sich gerade als private Weltanschauung oder eben geheimdienstliche Strategie jener Bürger, die in staatlicher und öffentlicher Funktion gezwungenermaßen exekutieren, was die Kapitalisierung ihnen vorschreibt, nämlich die rechtliche Gleichstellung aller Subjekte des Marktes als Bürger des Staates, das heißt also auch die rechtliche Gleichstellung der Juden und Jüdinnen. Im Antisemitismus kann dieses Staatspersonal seinen Vorbehalt gegenüber dieser Gleichstellung ausleben, ohne die Kapitalisierung selbst in Frage stellen zu müssen. Er geht also, könnte man sagen, weniger vom Staat an sich als von dessen Personal aus. Die Junker, Staatspapierrentiers, höheren Verwaltungsbeamten, Gerichtsassessoren, Gymnasiallehrer, Universitätsprofessoren und so weiter, sie sind es, die im 19. Jahrhundert die Juden aus allen Emanzipationsträumen herausreißen und erneut ins Schussfeld einer gesellschaftspolitischen Feindbildprojektion rücken. Konkretion, Personifikation und Biologisierung sind Ausdruck einer konformistischen Revolte und zentraler Inhalt des antisemitischen Wahns. Für den Antisemitismus, so meine These, ist das Moment der Verkörperung eine Schlüsselfrage. Mögen der Fantasie der Antisemiten nun Gottesmörder oder Wucherer, schöne Jüdinnen oder ewige Juden, Ritualmörder oder raffende Kapitalisten entspringen, diese Fantasie ist stets vom selben Wunsch besessen. Das Unheimliche des abstrakt gewordenen Reichtums, das sich selbst vermehrende Geld zu personifizieren. Diese Rolle, diese Personifikation wird dem Judentum zugedacht, doch gespielt wird sie vom Antisemiten selber. Nur wenn dieser Antisemit sich in den Juden, also in sein eigenes Hirngespinst, hineindenkt und einfühlt, erscheint die Verkörperung des Geldes durch den Juden überzeugend. Die Antisemiten glauben damit, des Abstrakten und Unheimlichen endlich habhaft zu werden und fördern doch nichts anderes zutage als ihr eigenes verborgenes Wesen. In psychoanalytischer Perspektive kann das Unheimliche als jenes ursprünglich Vertraute, eigentlich Heimliche gelten, das erst durch den Prozess des Verdrängens fremd geworden ist. Nun hat man es aber beim Geld, um das es hier ja geht, Nun hat man es beim Geld mit einer Verdrängung zu tun, die zugleich reale Abstraktion ist, wie das Marx bezeichnet. Denn im Vollzug des Tausches wird gewissermaßen objektiv verdrängt, wird abgesehen von der Eigenart der Produzierenden und Konsumierenden, vom Modus der Produktion und der Herkunft der Bedürfnisse. Ist also die antisemitische Phantasmagorie die Wiederkehr dieses Verdrängten? Es entbehrt jedenfalls nicht einer gewissen Logik, dass sich die Personifikation des Geldes in Gestalt des Juden mit all jenem Heimlichen anreichert, das in einer bestimmten Gesellschaft zu einer bestimmten Zeit aus dem Bewusstsein verbannt wird. Das heimliche Eigene kehrt in Gestalt des unheimlichen Jüdischen wieder, von der Lust, das Allerheiligste zu schänden in den Darstellungen der Passion, der christlichen Passion, von der Lust, das Allerheiligste zu schänden über die Sehnsucht nach einem Leben ohne Arbeit. Das wird ja auch den Juden und Jüdinnen immer unterstellt, dass sie sozusagen ohne Arbeit ihr Geld bekommen, über die Sehnsucht nach einem Leben ohne Arbeit bis zu den verborgensten Wünschen im Sexuellen. Indem der Antisemit das eigene unehrenhafte Verlangen dem Judentum unterschiebt, leistet er der Obrigkeit seinen Tribut. Antisemitismus bedeutet so gesehen immer ein heimliches Einverständnis mit dem Staat als dem Schutzherrn der Tauschabstraktion bei gleichzeitiger Verdammung dieser Abstraktion. Ja, Antisemitismus ist darum, so subversiv und revolutionär er sich mitunter auch geben mag, er ist das tiefste mögliche Einverständnis mit dem Staat. Die Sendung gestalteten Stefan Griegert und Robert Zöchling. Die Ausführungen von Gerhard Scheidt wurden bei der Präsentation seines Buches »Verborgener Staat, lebendiges Geld zur Dramaturgie des Antisemitismus« am 3. November 1999 im Wiener Café 7 Stern aufgenommen. Das Buch ist im Saira Verlag Freiburg erschienen. Musik in dieser Sendung: Ausschnitte aus Arnold Schönbergs Streichtrio Opus 45, gespielt vom Juilliard Quartett. Ein Vorabdruck aus Gerhard Scheidts Buch ist unter dem Titel »Die Erfindung der Rassen« im Heft 4.5 1999 von Kontext 21 erschienen und selbstverständlich auch in der Internetausgabe unseres Mediums verfügbar. Probeabo der Zeitschrift Kontext 21, die nächsten drei Ausgaben kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung, kann an folgender Adresse bestellt werden: Kontext 21, Schottengasse 3a-1-4-59, A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse http://kontext21.mediaweb.at. Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI.